haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tiefdruckgebiete. Das Wetter beschäftigt mich nur dann, wenn ich an einem Fall arbeite, den ich außerhalb meines Büros lösen muss. Da es mir in der Regel sowieso entweder zu heiß oder zu kalt, zu feucht oder zu trocken ist, gehöre ich zu jenen Menschen, denen es Petrus nie recht machen kann. Als mich Frau Ineichen aufsuchte, ahnte ich noch nicht, wie sehr einen das Wetter an sich zu schaffen machen kann. Mein Mann ist vor 3 Tagen spurlos verschwunden. Männer kommen und gehen. Vielleicht sollten Sie warten, bis wieder einer kommt. Raphael ist nicht so. Wenn er mich verlassen wollte, würde er mir das von Angesicht zu Angesicht sagen und sich nicht einfach so verdrücken. Nein, nein, es muss etwas passiert sein. Waren Sie schon bei der Polizei? Ach, der Beamte sagte mir, dass die meisten Männer früher oder später wieder auftauchen. Was aber, wenn er früher oder später in einem See auftaucht? Ihr Mann ist nicht Schwimmer? Nein, er ist Hobby-Meteorologe. Auch nicht schlecht. Weckt er Sie jeweils mit einer falschen Wetterprognose auf? Er ist gut. Er ist sogar sehr gut. Seine Prognosen sind besser als jene der Profis. Er sollte heute am Kongress der Hobby-Meteorologen eine Rede halten. Und Sie vermuten, dass das jemand verhindern wollte? Ja. Wie kommen Sie darauf? Berufsgeheimnis. Ihr Mann hatte Feinde? Ja, natürlich. Jeder außergewöhnliche Mensch hat Feinde. Wem sagen Sie das? Wen verdächtigen Sie? Die ganze Bande. All diese Wetterfrösche, die ihre Nase mit dem Wind drehen und keines eigenen Gedankens fähig sind. Sie haben Raphael nie gemocht. Er war immer ein Außenseiter. Sie hatten Angst vor ihm, Angst vor seinem Genie. Sie steigerte sich in eine Lobeshymne, die darin gipfelte, dass sie ihren Mann in eine Reihe mit Männern wie Einstein, Da Vinci und Leonardo DiCaprio stellte. Ich hörte ihr brav zu, nannte ihr meinen Tagesansatz und machte mich 2 Stunden später auf zum Kongress der Hobby-Meteorologen. Wie es sich gehörte, passte sich das Wetter meiner Stimmung an. Ich habe eine 20% Wahrscheinlichkeit für Regen vorausgesagt. Das war gestern. Heute würde ich eine Wahrscheinlichkeit von 60% voraussagen. Die Castellanos waren heute früh deutlich zu sehen. Dafür ist Raphael Ineichen nirgends zu sehen. Vergessen Sie Ineichen, er ist ein Scharlatan. Einer dieser Einzelgänger, die als Kinder in den Keller gesperrt wurden und sich jetzt mit idiotischen Thesen rächen. Seine Frau hält ihn für ein Genie. Vielleicht ist er das auch. Wo und mit was auch immer, aber sicher nicht in der Wetterkunde. Frau Fuhrer ist ein Genie. Sie ist eine hochbegabte Dichterin, eine Poetin des Wetters. Ich schreibe an einem Theaterstück. Eine Cirruswolke verirrt sich in einem Nimbostratus, kann fliehen und verliebt sich in eine alte Cumulus. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann hängen Sie noch immer am Himmel herum. Oh, sind Sie ein Laie? Sehe ich so aus? Du musst es ihm erklären, sonst kapiert er die Poesie deines Stückes nicht. Die Cirruswolke ist eine federartige feine Wolke aus meist sehr feinen Eis- und Schneekristallen in 6 bis 10 Kilometer Höhe am blauen Himmel. Der Nimbostratus hingegen ist eine dichte, dunkle Wolkenschicht, aus der anhaltend Regen fällt. Und die alte Cumulus ist die berühmte Schäfchenwolke, nicht zu verwechseln mit der Cirrocumulus, das sind kleine Schäfchenwolken. Wenn Sie jetzt auch noch mit Blumenkohl kommen, lanciere ich eine Volksinitiative zur Abschaffung des Wetters. Die Poesie des Wetters liegt darin, dass es sich formt wie ein Gemälde, das nie seine definitive Form findet. Aber einem Laien ist es schwer zu vermitteln, welche philosophische Tiefen sich in einem Satellitenbild verbergen. Als Laie interessiere ich mich vor allem dafür, wo sich Raphael Ineichen verbirgt. Wo wird er schon sein? In die Hosen hat er sich gemacht. Sein Vortrag wäre eine Lachnummer geworden. Wahrscheinlich wurde ihm das bewusst. Und er verkroch sich bei der neuen Wetterstation in Grünwil. Wir müssen jetzt wieder in den Kongresssaal. Unser italienischer Kollege Luigi Cumulieri hält einen Vortrag über den Zusammenhang von Pasta und Gewitterfronten. Ich wünschte mir einen Regenschirm herbei, doch keiner der Wetterfrösche hatte mit Nässe gerechnet und so blieb ich ein Opfer der hohen Luftfeuchtigkeit. Als ich die Bahn bestieg, die mich zur Wetterstation oberhalb Grünwils bringen sollte, machte ich eine grauenhafte Entdeckung. Na Maloney, es soll Rentner geben, die praktisch den ganzen Tag und die halbe Nacht im Zug verbringen, weil ein Generalabonnement billiger ist als jede Wohnung. Es soll auch Beamte geben, die ihre Tage in einem Bahnabteil verbringen, weil da die Wahrscheinlichkeit gering ist, auf Arbeit zu stoßen. Haben Sie eine Ahnung, Maloney? Gemordet wird heutzutage überall. Erst kürzlich wurde eine Frau ermordet in einem Solarium aufgefunden. So etwas war vor 40 Jahren noch nicht einmal denkbar. Ja, ja, die Zeiten werden härter. Aber schon bald kommt auch dagegen eine neue Wunderpille auf den Markt. Gegen Haarausfall? Ich habe davon gelesen, Maloney. Ich persönlich finde ja, man sollte der Natur ihren freien Lauf lassen. Bei Ihnen ist sie sehr frei gelaufen. Doch, jetzt sind wir gleich da. Ich schaue mir die neue Wetterstation an. Meine Frau hat mir ein Buch über das Wetter geschenkt. Spannend, Maloney. Wussten Sie, was eine Absink-Inversion ist? Ich weiß es zwar auch nicht, Maloney, aber in dem Buch ist eine ganze Seite diesem Phänomen gewidmet. Wussten Sie, dass ich wetterfühlig bin? Ich weiß. Immer wenn Sie zu spät nach Hause kommen, gibt es ein Donnerwetter. Nein, nein, nein, nein. Wenn mein linkes Knie juckt, wird es schön. Mein rechtes Knie juckt nie. Dafür schläft mir der rechte Fuß oft ein, wenn ein Gewitter aufzieht. Als die Bahn die Endstation erreichte, waren wir die einzigen verbliebenen Passagiere. Ein Bahnbeamter winkte uns wie zwei Todgeweihten zu. Tatsächlich fühlte ich mich nicht besonders gut. Auch nicht, als wir bei der Wetterstation auf einen Mann mit wirrer Haarpracht stießen. Ich bin unschuldig. Ich wollte lediglich die Wetterstation in die Luft jagen. Da haben wir es. Je lausiger die Ermittlungsbeamten, umso beflissener die Verbrecher. Sie wollen uns ein Verbrechen gestehen. In welcher Pensionskasse sind Sie? Bähler ist mein Name. Ich wollte die Bombe zünden, da sah ich ihn. Ich habe nichts damit zu tun. Vielleicht sollten Sie ihn nach der Pensionskasse der Bombe fragen. Überlassen Sie das mir, Maloney. Wen haben Sie gesehen und weshalb wollten Sie was in die Luft jagen? Die Wetterstation. Ich führe Statistik. Nicht dieser El Niño ist an dem schlechten Wetter schuld. Nein, jedes Jahr gibt es neue Wetterstationen und die beeinflussen das Wetter. Deshalb muss man sie in die Luft jagen. Alle? Die Wetterstation steht aber noch. Genau, weil ich die Leiche sah. Da liegt sie, sehen Sie? Vorne. Es ist in Eichen. Der Hobbywetterfrosch? Genau. Jemand hat ihn erstochen. Schön der Reihe nach. Wie kommt es, dass hier alle außer mir die Leiche namentlich kennen? Sind Sie etwa in diese Bombengeschichte verwickelt, Maloney? Ich habe die Bombe nicht gezündet. Ich hätte es tun können. Die Leiche wäre dann vielleicht nie gefunden worden. Aber mit Mord will ich nichts zu tun haben. Leichen haben keinen Einfluss auf das Wetter. Der Polizist fragte Bähler, ob er ihm erklären könne, was eine Absink-Inversion sei. Bähler holte tief Luft, begann mit einer Erklärung und schwenkte dann wieder zu seinem Lieblingsthema um. Ich schaute auf die Wetterstation und auf den Mann meiner Klientin, der tot neben einem Baum lag. Herr Bähler wurde nicht verhaftet, weil keiner der Polizisten sich zuständig fühlte. Er nahm mich in seinem Wagen mit nach Grünwiel, wo wir es uns in einer kleinen Kneipe gemütlich machten. Vor 2 Jahren bin ich eher zufällig darauf gestoßen. Ich habe die Niederschlagsmengen vor und nach dem Aufbau einer Wetterstation in verschiedenen Gebieten verglichen. Das Resultat war verblüffend. Wetterstationen sind weitaus gefährlicher als Starkstromleitungen. Und deshalb wurden Sie zum Terroristen, der harmlose Wetterstationen in die Luft jagt. Ich habe hunderte von Briefen geschrieben, mich an Politiker gewandt, habe versucht, die Medien zu mobilisieren. Alles umsonst. Niemand will die Gefahr sehen. Ich bin wie der berühmte Prophet in der Wüste, nur dass ich diese Wüste bald in ein Meer verwandeln werde, wenn wir nicht handeln. Dieses Dorf hier wird in den Fluten versinken. Was hielt Ineichen von Ihren Theorien? Ach, der interessierte sich nicht für andere Forscher. Er war arrogant und besserwisserisch. Wissen Sie, ich bin kein Studierter. Ich habe mir mein Wissen angelesen. Das hat mich Jahre und 2 Ehen gekostet. Meinen Sohn aus erster Ehe habe ich seit 6 Jahren nicht mehr gesehen. Seine Mutter ist ausgerechnet in ein Haus unterhalb einer Wetterstation gezogen. Ich habe sie gewarnt, denn der große Regen wird kommen. Vorerst kam nur die Bedienung, eine junge Frau, die Kaugummi kauend auf uns zuschlurfte und uns strafend beäugte, als wir nichts Essbares bestellten. Als die Getränke nach einer weiteren halben Stunde noch immer nicht aufgetischt wurden, verließen wir die Kneipe. Am nächsten Morgen besuchte ich meine Klientin. Sie machte einen gefassten Eindruck. Der Anruf der Polizei war nur die Bestätigung für das, was ich seit Tagen vermutete. Hat er leiden müssen? Die Stichverletzung war sofort tödlich. Er hat vermutlich nicht einmal realisiert, was mit ihm geschieht. Der Polizist sagte mir, dass mein Mann wahrscheinlich schon seit 2 Tagen tot ist. Dann könnte Ihr Verdacht zutreffen. Wie meinen Sie das? Wäre er gestern ermordet worden, hätten alle anderen Hobbywetterfrösche ein Alibi gehabt. Bis auf Bela, der die Leiche fand. Bela ist ein Spinner. Spinner sind oft unberechenbar. Hat die Polizei Bela vernommen? Er behauptet, dass er eine Wetterstation in die Luft sprengen wollte. Ich glaube aber, dass er nicht einmal Sprengstoff dabei hatte. Das würde zu ihm passen. Weshalb aber sollte er zum Tatort zurückkehren? Wenn er der Täter ist, konnte er davon ausgehen, dass die Leiche früher oder später gefunden wird. Es gibt genügend andere Meteorologen mit einem Motiv. Woran arbeitete Ihr Mann? An einem Computerprogramm, das die Wetterprognostik revolutioniert hätte. Besaß Ihr Mann eine eigene Wetterstation? Nein, sein Programm benutzte ganz andere Daten. Die Mondphase zum Beispiel, die aktuelle Orangenernte in Kalifornien und die Anzahl der Neugeburten in Neukaledonien. Und daraus kann man das Wetter ablesen? Oh, das Wetter ist eines der komplexesten Systeme, die man sich vorstellen kann. Deshalb sind einigermaßen präzise Voraussagen nur für wenige Tage möglich. Das Programm meines Mannes ist in der Lage, Prognosen für mehrere Wochen zu machen. Gute Prognosen. Ja, mein Mann war dabei, die Software zu vervollkommnen. Es hätte weltweit Meteorologen überflüssig gemacht. Damit lieferte mir Frau Ineichen gleich ein paar 100 Verdächtige. Ich fuhr zurück in mein Büro und schaute mir im Fernsehen eine Wetterprognose an. Eine lächelnde junge Frau zappelte vor einer Wetterkarte herum und versprach strahlend ein bisschen Sonne. Tatsächlich verzogen sich die Wolken, als ich zu Stefan Wicki fuhr. Dieser Mord geht mir nahe. Auch wenn ich Ineichen nicht ausstehen konnte, so etwas hat er dennoch nicht verdient. Seine Frau vermutet den Täter unter den Hobbywetterfröschen. Seine Frau hat immer loyal zu ihm gehalten, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass sie den Unsinn glaubte, den Ineichen verzapfte. Sein Computerprogramm taugte in ihren Augen nichts? Geld- und Zeitverschwendung. Es gibt keine wissenschaftlich fundierte Methode, um das Wetter über Wochen hinweg präzise voraussagen zu können. Welche Methode wenden Sie an? Meine Frau. Ist sie wetterfühlig? Meine Frau ist ein Wettermedium. Ich dachte, sie schreibt Theaterstücke über Wolkenformationen. Ach so, nein, das ist nicht meine Frau. Frau Fuhrer ist deine Kollegin. Und Ihre Frau weiß davon nichts. Sie wollen mir eine Affäre andichten? Ich suche nach Motiven. Das ist absurd. Selbst wenn ich eine Affäre hätte, weshalb sollte ich Ineichen ermorden? Vielleicht, weil Ihre Frau es mit Ineichen bei der Wetterstation trieb. Clara und Ineichen? Dass ich nicht lache. Kommen Sie ins Haus, ich stelle Ihnen Clara vor. Er amüsierte sich königlich über meinen Verdacht. Das Haus war nobel eingerichtet und auch Frau Wicki machte einen noblen Eindruck. Sie trug ein schwarzes Kleid, das ihren Körper dezent, aber wirkungsvoll betonte. Das ist Philip Maloney. Er ermittelt den Mordfall Ineichen. Sind Sie auch im Wettergeschäft tätig? Ich bin ein Medium. Zeitung oder Fernsehen? Privatdetektive müssen Zyniker sein. Das gehört zum Berufsbild. Ist es nicht so? Und wie steht es mit den Wetterfröschen? Ich kriege langsam den Eindruck, dass die meisten irgendwann zu viel Ozon abbekommen haben. Oh! Ich habe eine Vision. Lassen Sie mich raten. Morgen ist es teils heiter, teils wolkig, teils regnerisch. Ich sehe eine Kaltfront. Sie kommt auf uns zu. Sie sehen sie? Wie sieht eine Kaltfront aus? Sie sieht die Wetterphänomene als Farben. Blau ist kalt, rot ist heiß, grün sind die Störungsfronten und gelb ist die Sonne. Gelb sind wolkenlose Tage. Sag ich doch. Die Kaltfront wird uns in 3 Wochen erreichen. Das ist phänomenal. Auf den Satellitenbildern ist nichts davon zu sehen. Und wie lauten die Lottozahlen für die Ausspielung in 4 Wochen? Ich sehe auch einen Orkan. Er kommt auf uns zu. Er wird über die Stadt hinwegfegen. Genug für heute. Du solltest dich hinlegen. Komm, trink einen Schluck Grüntee. Aber davon werde ich immer so müde. Und dann schlafe ich ganz lange. Du brauchst das. Die Visionen zehren an deinen Kräften. Die Visionen zehrten auch an meinen Kräften. Ich verbrachte den Tag mit dem Schreiben eines Berichtes für einen Klienten, der seinen Hund beschatten ließ, weil er es nicht ertrug, dass sein Hund täglich eine Stunde ohne Herrchen weglief. Ich saß in meinem Büro und studierte die Wetterprognosen in drei verschiedenen Zeitungen. Bewölkung hatten alle vorausgesagt, die eine dichte, die andere lockere und die dritte nur vormittags. Ich studierte auch mein Horoskop. Darin wurde nichts von Damenbesuch erwähnt. Trotzdem erschienen gleich zwei davon. Ich war zuerst. Aber nur, weil Sie mich im Treppenhaus überholt haben. Ja, was kann ich dafür, dass Sie nicht mehr die Jüngste sind? Ach, mit Ihnen nehme ich es jederzeit auf. Ich habe Herrn Maloney in jeder Beziehung mehr zu bieten. Was denn, was denn? Sehen Sie etwa tropische Nächte auf uns zukommen? Nein, ich habe einen Auftrag. Oh, Philip Maloney arbeitet bereits für mich. Ich weiß, aber der Mord an Ihrem Mann wird früher oder später von der Polizei aufgeklärt. Mein Fall hingegen ist Privatsache. Schön der Reihe nach. Alter vor Hellsicht. Was bewegt Sie in mein Büro, Frau Ineichen? Also gut, aber machen Sie es kurz. Ha, ich habe herausgefunden, dass mein Mann mit seinem Computer den Zentralrechner der Meteorologischen Zentralanstalt angezapft hat. Das ist typisch. Ruhe jetzt. Mein Mann hat sich illegal Daten besorgt, für die andere viel Geld bezahlen müssen. Dann hätten wir jetzt noch ein Motiv. Und jetzt bin ich an der Reihe. Lassen Sie mich raten. Ihnen ist Ineichens Mörder im Traum begegnet. Er wandelte durch eine Gewitterfront. Ich habe einen Liebesbrief gefunden. Von Ineichen an Ihren Mann? Das wäre noch ein Motiv. Und was für eines? Mein Mann schrieb keine Liebesbriefe. Der Brief stammt von Elsbeth Fora. Der Wetterpoetin? Genau. Sie hat etwas mit meinem Mann. Ich möchte, dass Sie diese Frau unschädlich machen. Soll ich Sie heiraten? Mir ist egal, wie Sie vorgehen. Aber diese Frau muss weg. Mein Mann ist in Gefühlsdingen labil. Es gibt Frauen, die so etwas ausnutzen. Ich verzeihe ihm nicht, aber dieser Frau. Stefan Vicky. Der ist nicht labil, er ist bloß ein geiler Bock. Woher wollen Sie das wissen? Er ist seit Jahren hinter mir her. Ein tolles Märchen. Ja, verschließen Sie nur die Augen vor der Realität. Das macht Ihre Wetterprognosen auch nicht besser. So, jetzt reicht's aber. Die beiden gerieten sich heftig in die Haare. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich schmiss beide raus. Mein leerer Kühlschrank bewog mich, in der Stadt nach etwas Essbarem zu fahnden. Vor einem Kaufhaus traf ich auf Herrn Behler, der Flugblätter verteilte. In keinem anderen Land gibt es mehr Wetterstationen. Jeder Meteorologe baut eigene Stationen. Kachelmann und Konsorten zerstören das Klima. Übertreiben Sie nicht ein wenig. Wetterfrösche sind zwar eine Plage, aber es genügt doch, rechtzeitig den Fernseher auszuschalten, um die Plage loszuwerden. Man muss die Leute nicht gleich umbringen. Ineichen war ein Spinner, aber irgendwie habe ich ihn gemocht. Aber seine Frau ist unerträglich. Sie hat Ineichens Theorien in den Medien vermarktet. Sie hat überall herumposaunt, was für eine geniale Software ihr Mann programmierte. Sie hat ihn auf dem Gewissen. Stimmt es eigentlich, dass es Stefan Vicky auf Ineichens Frau abgesehen hat? Das ist eine alte Geschichte. Vicky war in Ineichens Frau verliebt, als die beiden heirateten. Er hat das Ineichen nie verziehen. Aber jetzt muss ich gehen. Ich trainiere für die Zerstörung der Wetterstationen. Mit Bomben? Nein, mit Geisteskraft. Ich stelle mich vor eine Wetterstation und konzentriere mich ganz intensiv, bis die Wetterstation aufgibt. Auf diese Art und Weise kann ein Einzelner ganze Kriege gewinnen. Ich wünschte ihm viel Glück bei seinem Unterfangen und kaufte eine Menge Leckereien, mit denen ich meinen Kühlschrank beinahe zum Erliegen brachte. Nachdem ich meine Gedanken mit einem Glas Whisky angeregt hatte, rief ich meine Klientin an, erfuhr Erstaunliches und traf wenig später vor ihrem Haus auf die Polizei. Üble Sache, Maloney. Frau Ineichen hat diesem Herrn hier den Mord an ihrem Gatten gestanden. So ist es. Sie rief mich an und fragte mich, ob ich sie heiraten möchte. Ich sagte nein und sie brach in Tränen aus und erzählte mir von ihrer unglücklichen Ehe. Die Liebe, Maloney. Sie ist verantwortlich für schlechte Fernsehserien und ein paar Morde. Und die Polizei ist dafür verantwortlich, dass die Mörder ungeschoren davonkommen. Ich werde Frau Ineichen verhaften. Und zwar auf der Stelle. Tun Sie das. Aber vielleicht sollte dieser Herr hier auch ein paar Handschellen abkriegen. Ich? Das ist absurd. Genau, Maloney. Dieser Mann hat kein Motiv für die Tat. Sie haben Ineichen gehasst, weil er ihm die Frau wegheiratete, die Sie liebten. Sie haben heute Frau Ineichen gestanden, noch immer in Sie verliebt zu sein. Frau Ineichen aber will nichts mehr von Ihnen wissen. Dann haben Sie ihr den Mord gestanden. Und jetzt versuchen Sie, ihr den Mord in die Schuhe zu schieben. Moment mal. Jetzt steht Aussage gegen Aussage. Das ist interessant. Das lässt sich nur mit Psychologie lösen, Maloney. Ich werde Frau Ineichen in Hypnose versetzen lassen. Und diesen Herrn hier werden wir in eine Dunkelzelle sperren. Ich möchte aber auch hypnotisiert werden. Meinetwegen. Aber nur, wenn Sie uns versprechen, den Mord zu gestehen. Also gut. Aber nicht ohne meinen Anwalt. Und so kam es. Vickys Hass auf Ineichen entlud sich bei der Wetterstation, kurz vor dem Kongress, an dem Ineichen mit seinen abstrusen Theorien für Aufsehen gesorgt hätte. Am Abend rief ich die Wetterpoetin an und fragte sie, ob sie Lust hätte, sich mit mir über mein Tiefdruckgebiet zu unterhalten. Sie hängte wortlos ein. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tiefdruckgebiete.